für die Unterstützer von Befreiungskämpfen und Demokratiebewegungen hält die algerische Erfahrung eine Lehre bereit, kritischer hinzuschauen auf von Beginn an autoritäre Entwicklungen und bedingungslose Solidarität zu vermeiden. Im dritten Kapitel wollen wir auf die heutige Situation in Algerien schauen. Deutschlandfunk. Ein Uhr, die Nachrichten. Frankreich hat Israel nach der Tötung von Hisbollah-Chef Nasrallah aufgefordert, die Luftangriffe im Libanon unverzüglich einzustellen. Außenminister Barrot erklärte nach einem Telefonat mit dem libanesischen Ministerpräsidenten Mikati, man sei zudem gegen eine israelische Bodenoffensive im Libanon. Barrot rief zugleich die Hisbollah und den Iran als deren Unterstützer dazu auf, von jeglichen Handlungen abzusehen, die zu einem Flächenbrand in der Region führen könnten. Bundesaußenministerin Baerbock sagte im ARD-Fernsehen, es drohe die Destabilisierung des gesamten Libanons und das sei in keinster Weise im Interesse der Sicherheit Israels. Das israelische Militär hatte zuvor erklärt, Hisbollah-Chef Nasrallah in Beirut getötet zu haben. Der Libanon und der Iran riefen eine mehrtägige Staatstrauer aus. Russland, der Iran und Syrien verurteilten Nasrallahs Tötung. US-Präsident Biden sprach dagegen von einer so wörtlich Maßnahme der Gerechtigkeit. Nasrallah und die Hisbollah hätten über 4 Jahrzehnte eine Terrorherrschaft geführt. Zu den Opfern zählten tausende Menschen, darunter neben Israelis und Libanesen auch hunderte Amerikaner. Angesichts der Eskalation im Nahen Osten hat der Krisenstab der Bundesregierung für die Botschaften in Beirut und Tel Aviv die Sicherheitsstufe weiter angehoben. Wie das Auswärtige Amt in Berlin mitteilte, gilt dies auch für die Auslandsvertretung in Ramallah. Konkret sollen Familienangehörige der Beschäftigten sich an einen sicheren Ort in der Region begeben oder nach Deutschland reisen. Zudem werde weniger Personal in den Auslandsvertretungen eingesetzt. Die USA wiesen einen Teil der Botschaftsmitarbeiter in Beirut sowie deren Angehörige an, den Libanon zu verlassen. Laut Außenministerium in Washington ist es dem Personal zudem untersagt, Reisen ohne Genehmigung zu unternehmen. Alle US-Bürger im Libanon werden gebeten, das Land zu verlassen. Einen solchen Aufruf an die eigenen Landsleute gibt es ebenfalls aus dem Emirat Kuwait. Die deutschen Apotheker warnen mit Blick auf zahlreiche derzeit nicht verfügbare Medikamente vor einer dauerhaften Lieferkrise. Die Präsidentin der Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände, Ova Wiening, sagte der Neuen Osnabrücker Zeitung, die Engpässe dauerten an und es gebe noch keine Entwarnung. Beim Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte seien derzeit weiterhin knapp 500 Produkte gelistet, die nicht lieferbar seien. Erst vor kurzem hatte Verbandsvize Arnold darauf hingewiesen, dass die bekannten Engpässe nur die freiwilligen Meldungen der Hersteller betreffen und das wahre Ausmaß des Problems noch viel größer sein dürfte. Arnold zufolge sind viele wichtige Medikamente betroffen, von Antibiotika über Insuline bis hin zu Schmerz- und Betäubungsmitteln. In Tschechien hat die populistische Partei ANO bei der Stichwahl um ein Drittel der Sitze im Senat die meisten Mandate errungen. Die Oppositionspartei des früheren Regierungschefs Babiš gewann 7 Sitze hinzu und kam auf insgesamt 8 Mandate. Die bestehende Regierungsmehrheit in der zweiten Kammer des Parlaments ist damit jedoch nicht gefährdet. Der Senat mit seinen insgesamt 81 Sitzen hat ein Mitspracherecht bei der Gesetzgebung und kann Verfassungsänderungen verhindern. In Österreich wählen die Bürgerinnen und Bürger heute ein neues Parlament. Stimmberechtigt sind knapp 6,4 Millionen Menschen. Die meisten Wahllokale öffnen um 7 Uhr. Mit ersten Prognosen wird nach dem Ende der Wahl um 17 Uhr gerechnet. In den Umfragen lag die rechtspopulistische FPÖ mit Parteichef Kickl lange Zeit deutlich vorn. Zuletzt holte die konservative ÖVP von Bundeskanzler Nehammer aber immer mehr auf und lag nur noch knapp hinter der FPÖ. Es folgen die sozialdemokratische SPÖ und die Grünen, die derzeit mit der ÖVP regieren, sowie die liberale Partei NEOS. Das Wetter: in der Nacht an den Alpen Regen, in höheren Lagen Schneeschauer, im Norden ebenfalls einzelne Schauer, sonst zunehmend trocken, gebietsweise Nebel. Tiefstwerte 6 bis 0 Grad an der See milder. Tagsüber nach Frühnebel heiter bis wolkig, nur im Küstenbereich Schauer 10 bis 17 Grad. Die weiteren Aussichten: am Montag viele Wolken und bis in die Mitte Regen. Im Nordosten und Osten aufgelockert bewölkt und bis zum Abend trocken, 14 bis 21 Grad. Das waren die Nachrichten. Deutschlandfunk. Lange Nacht. Heute: Glanz und Elend einer kolonialen Befreiung. Eine lange Nacht über Algerien von Klaus Leggevi. J'ai sacrifié toute ma vie ou mes ailes. Y'en a qu'on fait l'asile. Si t'es pas déter, c'est pas la peine. Inch'Allah demain ça paye. Faut t'en crois pas que je te parle bête. Si demain ça pète, pour l'honneur moi je prendrai perpète. Que Dieu nous préserve. Pas le temps pour faire la malle. J'vais cacher mon bif chez Baba. On met les gants et on bambarde. Si tu me cherches je suis pas là. Wana belle Gucci je zone. Maghribi Tunisie des Z. Tu veux Hadja on est bezef. De Milano jusqu'à Marseille. Sans visa, sans papier, on viendra même à pied. On va quitter la cahier et faire beaucoup de papier. Sans visa, sans papier, on viendra même à pied. Mai 2024. Der algerische Rapper Soul King gibt ein umjubeltes Konzert in der Münchner Tonhalle. Er ist ein Superstar, auch daheim. Trotz oder eher wegen seiner Distanz zum Regime der alten Kämpfer und jungen Bürokraten. Wie hat sich Algerien bis heute entwickelt? Was beschäftigt die jungen Algerierinnen und Algerier? Welche Rolle spielen der Islam und die islamisch-arabische Identität? Welche gesellschaftlichen Möglichkeiten haben Frauen? Mit diesem poetischen Gesang erinnerte man an den ermordeten Islamisten Abdelkader Hashani,